In der Restaurierungswerkstatt übt sich derweil der Konservator Heiko Breuer im Geduldsspiel. Er beugt sich über das Hirschgeweih, das in einer separaten Grube nur einen Meter westlich von der Schamanin niedergelegt wurde. Nicht sehr erfreulich sei der Zustand des Geweihs. Und wenn es feucht wird, wird es matschig, klagt Breuer, was das Reinigen mit Wasser verbiete. Stattdessen hilft der behutsame Einsatz von Alkohol und Aceton. Das offenbar in zwei Teile zerbrochene Geweih war in separate Gipsfassungen fixiert. Breuer legt gerade das größere Geweihfragment von hinten frei, nummeriert die Einzelteile und versucht sie nach der Säuberung zusammen zu puzzeln. Bei den winzigen Stücken hält sich der Spaß in Grenzen, sagt Breuer. Man kann sie kaum anfassen. Es gibt keine klaren Bruchkanten wie bei Glasscherben, die sich passgenau zusammenfügen ließen. Es ist, als müsse man einen zerbröselten Keks wieder zu einem Ganzen zusammensetzen. Von der Unterseite der Maske wird nun auch eine neue Probe für die Altersdatierung genommen. Die erste von der Oberseite war ja ohne Ergebnis geblieben. Wir können die ersten Eindrücke der Archäologen bestätigen, sagt auch Christian Heinrich Wunderlich, der Leiter der Restaurierungswerkstatt. Das Geweih weist deutliche Bearbeitungsspuren auf, besonders am Schädelansatz, wo die festsitzende Haut entfernt werden musste, sieht man tiefe Schnittspuren. Ebenso unzweifelhaft ist, dass es sich um kein abgeworfenes Geweih handelt. Teile des Schädelansatzes sind noch da, während die Geweihstangen gezielt eingekürzt wurden. Wären die ursprünglich noch vorhanden gewesen und hätten sich erst im Laufe der Jahrtausende zersetzt, würden wir das im Befund erkennen. Die Ähnlichkeit zu den bereits vorgestellten Masken aus dem britischen Starcar ist frappierend. Sie bestehen auch nur aus dem oberen Schädelteil und den Geweihansätzen. Der Verdacht erhärtet sich, dass wir es erstmals mit dem Nachweis einer Hirschgeweihmaske im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Schamanin zu tun haben, was auch den Geweihfund zu einer archäologischen Sensation macht. Das Grab von Bad Dürrenberg könnte sich als Smoking Gun, als TÜV-Plakette für alle Theorien in Sachen mesolithischer Schamanen entpuppen. Da die separate für das Geweih angefertigte Grabgrube mit einem Durchmesser von 1,20 Meter überraschend groß war, drängt sich die Vermutung auf, dass das Geweih in ein Fell, eine Kappe oder sogar einen Umhang eingearbeitet war und auf diese Weise auf dem Kopf getragen werden konnte, um seine Trägerin mit dem Hirschgeist verschmelzen zu lassen. Lag einst in dieser Grube eine ganze Schamanentracht? Deren aus organischem Material bestehende Partien hätten die Zeiten nicht überdauert. Was es aber mit den beiden Feuerstein- und Quarzklingen und der handtellergroßen Sandsteinplatte auf sich hatte, die zudem in der Grube lagen, bleibt einmal mehr rätselhaft. Denkbar auch, dass das Hirschgewand für spezielle Zeremonien reserviert war. Unsere vermeintliche Schamanin scheint ja bereits in ihrem Ornat bestattet zu sein. Womöglich war ihre Rehmaske dem alltäglichen Einsatz vorbehalten, während sie zum Hirschgeweih griff, sobald eine große Notlage einen besonders mächtigen Schutzgeist erforderte.